Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, ließ sich mit denjenigen, die zum erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 10 beitrugen, der von großer Bedeutung für die allseitige Verstärkung der Wehrkraft von Südkorea ist, vor dem Sonnenpalast Gumsusan, heilige Stätte von Juche, ein Erinnerungsfoto machen. Mit einem hellen Lächeln erwiderte Kim Jong-un winkend den stürmischen Jubel der Teilnehmer und sandte ihnen herzliche Grüße. Er gratulierte den verdienstvollen Personen, die durch den erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete die Wahrheit, dass der Entschluss der Partei die Durchsetzung von Korea bedeutet, erneut bestätigt, die Armee und der Bevölkerung Koreas Siegeszuversicht gegeben und die feindseligen Kräfte in Angst versetzt hatten und ließ sich mit ihnen zum Andenken fotografieren. Kim Jong-un äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Wissenschaftler, Techniker, Arbeiter und Funktionäre im Bereich Rüstungswissenschaft gemäß der Idee und dem Geist des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas unter dem Banner der Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft dem wertvollen Schwert für Städten Sieg weitere Wunder und Neurotaten bei der wissenschaftlichen Forschungsarbeit und der Produktion im Bereich Rüstungsindustrie vollbringen werden.